Ein Schluchzen ohne Ende. Hörspiel nach der Erzählung Les Sanglots Longs von Gilles Perrault. Junimorgen. Staub, Straßenlärm und dieser undefinierbare Stadtgeruch, der in den Häusern steckt, wie der Duft von Mottenkugeln in alten Kleiderschränken. Ich muss es Ihnen sagen, denn an den Geräuschen allein, nein, man kann die Stadt nicht erkennen. Dennoch, das ist Paris. Eine der Seitenstraßen mit Läden und Werkstätten. An den verblichenen Fassaden verwitterte Schilder. Hier lebte und arbeitete Nunia. An der Ecke ein Bistro, daneben das Polizeibüro und hier beginnt unsere Geschichte. An einem Junimorgen 1969. Der etwas kurz geratene Herr, der jetzt auf das Haus zugeht, das ist Kommissar Chalet. Er öffnet die Tür, begrüßt die Concierge, bonjour madame, bonjour monsieur, und geht den schlecht beleuchteten Korridor zu den Büroräumen entlang, auf dem wir ihn überholen wollen, um vor ihm in das Zimmer von Inspektor Loret zu kommen. Wem gehört der Wagen? Weiß ich nicht. Dass er gestern Abend in der Rue de Bac gestohlen wurde, das weißt du natürlich auch nicht. Nein. Wo sind die Papiere? Na schön, wie du willst, mein Junge. Der Wachtmeister hat dich am Steuer erwischt, dann ist der Fall klar für mich, wie für den Richter übrigens auch. Ich bin gefahren, weil ich weniger getrunken hatte als die anderen. Richtig, die anderen. Na, du weißt nicht, wer mit dem Wagen zu eurer Fete gekommen war. Nein. Das heißt, nein, Herr Inspektor. Hm? Fangen wir noch mal von vorn an. Du bist gestern Abend gegen neun bei dieser Michelle angekommen mit der Metro. Ja. Ihr wart dort drei Jungen, die ihr Examen feiern wollen. Ihr leistet euch Whisky und Mädchen waren wenigstens gut. Wir haben den ganzen Abend gespielt. Getrunken erst später. Gespielt? Poker und Geld? Musik. Ich bin Gitarrist. So. Als ich in deinem Alter war... Ja, lassen wir das. Ich nehme die Mädchen mal raus, einverstanden. Bleiben Daniel, Etienne und du. Daniel hat einen Zeugen, dass er mit dem Bus gekommen ist. Etienne, der hat keine Fahrerlaubnis. Bleibt einer übrig? Du. Man kann auch ohne Erlaubnis fahren. Was du nicht sagst. Lassen Sie nicht stören, Lorey. Worum geht es? Autodiebstahl, Herr Kommissar. Ja. Bist du schon ohne Erlaubnis gefahren? Nein. Aber ich habe Etienne schon einen Wagen fahren sehen. Einen geklauten Wagen? Das habe ich nicht gesagt. Vanier, sei doch mal logisch. Kennst du jemanden, der einem ohne Fahrerlaubnis seinen Wagen borgen würde? Ich will ja nicht, dass du ihn anzeigst. Ich will nur, dass du logisch bist. Wenn er einen Wagen fährt, den ihm keiner geborgt hat, dann kann es doch nur ein Gestohlener sein, oder? Du heißt Vanier? Ja, Herr Kommissar. Bist du mit Maurice Vanier verwandt? Ich bin sein Sohn. Kannten Sie meinen Vater? Sehr gut sogar. Dann haben Sie mir was voraus. Ich habe ihn nie gesehen. Der macht sich lustig über uns. Herr Inspektor, ich bin der posthume Sohn eines für Frankreich gefallenen Helden. Mein Vater starb 48 an einer Verletzung, die er sich 44 an der Front im Elsass zugezogen hatte. Als er gegangen war, kam ich. Du schämst dich nicht. Lassen Sie es gut sein, Lorry. Hat er das denn gedreht? Nein, eines der Mädchen hat ihn gestern Abend aus der Metro kommen sehen. Aber er kennt den Dieb. Und wusste offensichtlich auch, dass er den Wagen gestohlen hatte. Lassen Sie die Sache fallen. Der Besitzer soll sich seinen Wagen abholen. Vanier, komm nach nebenan in mein Zimmer. Setz dich. War das dein erstes Verhör? Einmal im letzten Mai. Da haben sie mich am Boulevard Saint-Michel verhaftet und mich nach Boujon gebracht, um meine Personalien zu kontrollieren. Aber ich war nur Zuschauer. Ich kümmere mich nicht um Politik. Haben Sie meinen Vater bei der Armee kennengelernt? Nein. In der Widerstandsbewegung. Er war im Widerstand? Im Netz Mars. Aufklärung und Sabotage. Er war dabei seit der Gründung 1941. Bis zu den Verhaftungen im Februar 1944, als die Organisation aufflog. Hat man dir das niemals erzählt? Niemals. Für meine Mutter beginnt das Heldengedicht mit Vaters Mitarbeitern der Befreiung von Paris. Und hört ganz idiotisch einen Monat später auf einer Straße im Elsass wieder auf. Was willst du machen in deinem Leben? Nichts. Ich warte, dass alles vorbeigeht. Deshalb habe ich Jura gewählt. Das führt zu nichts. Autos klauen führt in den Knast. Ja, eine Schande, nicht wahr? Heldentod. Können Sie mir sagen, warum mein Vater sowas gemacht hat? Sie haben doch auch nicht das Bedürfnis gehabt, Ihre Haut im Elsass durchlöchern zu lassen. Sie sind brav in die Polizei eingetreten. Ich war im September 1944 in Neuengamme. Was haben Sie da gemacht? Gemacht? Das war ein Konzentrationslager. Kennst du nicht, was? Doch, aber... Ich habe dir gesagt, dass wir im Februar 1944 verhaftet wurden. Mein Vater auch? Ja, aber er konnte kurz danach flüchten. Wenn er dich hier sähe, er wäre nicht gerade stolz. Ich bin stolz auf ihn. Da gleicht sich's wieder aus. Du findest dich komisch. Dabei bist du nur ein kleiner Idiot, der nichts versteht. Soll ich Ihnen was vorheulen? Das besorgt meine Mutter. Seit 21 Jahren tut sie nichts anderes als Rotz und Wasser heulen. Na, tut mir leid. Sie kannte ihn. Aber für mich ist er der unbekannte Soldat, dem ich eine Pension verdanke und ein Stipendium und noch eins. Dass Sie an mir als barmherziger Samariter handeln. Irrtum. Ich habe das weder für dich noch für deinen Vater getan. Ganz allein meinetwegen, damit ich mir nicht den Tag verderbe. Dann darf ich also gehen? Trotzdem, Dankeschön. Als ich zu Inspektor Loray kam, warst du gerade dabei, deinen Freund zu verpfeifen. Einen Vanier, der seine Kameraden verpfeift, das habe ich schon einmal erlebt. Und das genügt mir. Hau ab und lass dich nie wieder bei mir blicken. Dieser Bulle, denkt er. Das zuerst, dieser feige, hinterhältige Bulle, dieses vollgefressene Schwein. Aber schon während er die Stufen zur Metro hinuntergeht, spürt er, dass der Zorn keinen Schutz bietet. Dass er die Fragen nicht zurückdrängen kann, die in einem wilden Knäuel auf ihn einstürmen. Die Mutter, denkt er. Natürlich. Die Mutter muss ihm Antwort geben. Schling doch nicht so. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Kannst du nicht bei Borel anrufen? Ich muss dich was fragen, Mutter. Hat das nicht bis heute Abend Zeit? Ich habe nur noch auf dich gewartet. Mein Chef wird schimpfen. Warum hat Vater keine Auszeichnungen von der Resistance? Er hat so viele Kriegsauszeichnungen. Warum nicht das Kreuz der Resistance? Dein Vater war bei der Armee. Ich muss jetzt gehen. Was hat er vor der Befreiung gemacht? Stell dir vor, er hat gearbeitet. Wenn es auch nicht einfach war. Er war niemals im Widerstand? Nein. Warum fragst du mich sowas? Es interessiert mich. Auf einmal? Und wenn er dir nur nichts davon erzählt hat? Ach, Unsinn. Aber als er verhaftet wurde, hast du ihn nicht gefragt. Warum? Verhaftet? Wer hat dir denn das erzählt? Ach so, ich erinnere mich. Da war die Geschichte mit dem Zapfenstreich. Eine deutsche Patrouille hatte ihn aufgegriffen, weil er nach der Sperrstunde noch unterwegs war. War es nicht deshalb, weil er im Netz Mars gearbeitet hatte? Netz Mars? Was soll das? Kommt dir dieser Name nicht bekannt vor, Mutter? Nein, ich habe dir für mittags ein Steak und grüne Bohnen hingestellt. Schlaf dich aus, damit wieder Farbe in dein Gesicht kommt. Wo hab ich nur meine Tabletten? Nimm doch nicht dauernd dieses Zeug. Ich brauche das. Wie soll ich dieses Leben sonst ertragen? Frédéric Vanier ist kein Held. Auch kein Feigling. Mehr so, soll man sagen, gleichgültig. Ein wohltemperierter Charakter. Aber während er in seinem Zimmer sitzt und mit einer ziellosen Gründlichkeit den Figaro liest, spürt er zum ersten Mal Angst. Eine dumpfe Unruhe, Müdigkeit und Überreiztheit zugleich, den zwanghaften Wunsch, Auskünfte einzuholen, nach denen er bisher nie gesucht hat. Er kleidet sich aus, lässt in der winzigen Duschkabine eiskaltes Wasser auf sich einprasseln, bis die Kälte zum körperlichen Schmerz wird, und hat dabei einen Gedanken, der ihn zunächst mehr verwundert als erschreckt. Seine Vorstellung vom Vater, ist sie eigentlich so ungefestigt, dass ein Verdacht, ach was, eine böswillige Verdächtigung sie zerstören kann? Immerhin, er muss sich auf den Weg machen und Zeugen finden. À la recherche du père perdu, sagt er sich vor dem Spiegel ins Gesicht. Doch das ironische Lächeln erstarrt ihm zur Grimasse. Verzeihung, ich suche Herrn Soriot. Herrn Soriot? Das bin ich. Ich bin der Sohn von Maurice Vanier. Ich hätte gern einen Moment mit Ihnen gesprochen. Na, das ist aber mal eine Überraschung. Aber können Sie nicht gegen 7 wiederkommen? Ich muss diesen Peugeot... Was ist los, Jean? Haben Sie nicht gesagt, Sie hätten Arbeit bis über beide Ohren? Eben, das habe ich gerade diesem Herrn mitgeteilt. Sie sind der Chef? Ja, was kann ich für Sie tun? Mich reizt der Peugeot 912 sehr. Ein sehr kostspieliger Wagen. Ich habe eben mein Examen bestanden. Und mein Pate möchte dieses Ereignis würdigen. Spricht etwas dagegen? Keinesfalls, mein Herr. Wollen Sie einen neuen oder einen Gebrauchtwagen? Wenn Sie mir einen guten Gelegenheitskauf vermitteln könnten. Ich habe einen Wagen da, der kaum gelaufen ist. Der frühere Besitzer, nur mancher weiß seine finanziellen Möglichkeiten nicht richtig einzuschätzen. Ich würde Ihnen den Wagen sehr gern vorführen. Einverstanden. Ihr Mechaniker kann mich begleiten. Selbstverständlich. Jean, fahr mit dem Herrn ein Stück, aber nicht zu lange. Ich denke, mein Herr, Sie werden zufrieden sein. Nicht so viel Gas. Wie haben Sie mich gefunden? Es hat Tage gedauert. Von einem Ministerium ins andere, von einer Organisation zur anderen. Bis ich auf einen gewissen Poirier stieß. Seh da, Poirier. Was macht er denn? Er wollte gerade nach Nizza, ein dickes Geschäft abzuschließen. Alle 3 Sätze sagte er, unsere lieben, dahingegangenen Kameraden. Über meinen Vater wusste er angeblich nichts. Obgleich er der Chef des Netzes war. Ab Februar 1944. Er und seine Gruppe traten unsere Nachfolge an. Fahren Sie die nächste rechts rein, Geschwindigkeit zurücknehmen. Sie waren mit meinem Vater zusammen? Von Anfang bis Ende. Passen Sie auf, im Bois haben Sie Radarfallen aufgestellt. Hat mein Vater eine wichtige Rolle gespielt? Maurice war unersetzbar. Er bereitete die Kuriere für London vor. Bis Februar 44? Ja. Wie kam es, dass euer Netz so mit einem Mal zusammenbrach? Es gab eben eine dünne Stelle darin. Die dünne Stelle? Das war Maurice Vanier, nicht wahr? Es stimmt also, mein Vater hat seine Kameraden denunziert. Er war ein Spitzel. Er war nicht der Einzige. Vielleicht wäre ich es auch geworden in seiner Lage. Sie verstanden es sehr gut, Leute zum Reden zu bringen. Die Toten würden wohl nicht so zurückhaltend urteilen. Ich habe 14 Monate in Buchenwald verbracht. Als die Alliierten kamen, wog ich 32 Kilo. Er hat sie also auch denunziert? Uns alle, wenn Sie es genau wissen wollen. 17 erschossen, 28 deportiert, von denen 12 nicht wiedergekommen sind. Und Sie sind ihm nicht böse? Böse? Ich gebe zu, damals habe ich anders gedacht. Und als ich aus dem Lager kam, da hätte er mir nicht über den Weg laufen sollen. Aber er lag in einem Hospitalbett, von Blei durchlöchert, das er sich im Elsass eingefangen hatte. Das war die Quittung, wenn Sie so wollen. Und ich fände es ein bisschen schweinisch, wenn ausgerechnet Sie ihn verurteilten. Was wissen Sie denn? Was wir damals durchgemacht haben, auch Maurice, das zu verstehen geht einfach über Ihre Vorstellungskraft. Wir müssen zurück, sonst spielt der Chef verrückt. Sie haben ihn gefoltert? war nicht dabei, aber anzunehmen ist es schon. Wen kennen Sie noch, der mir etwas sagen könnte? Wozu? Keiner kann etwas ungeschehen machen. Ich weiß wirklich nicht. Vielleicht kann Ihnen Venus etwas sagen, aber sie ist sehr krank. Venus? Marcel Carouche. Ich weiß nicht mehr, wer die Idee hatte, uns die Namen von Sternen zu geben. Ihr Vater war Mond, weil er oft müde war und auch, weil die Engländer die Post bei Vollmond abholten. Ich war Sonne, weil ich sozusagen der Chef war. Und Marcel Carouche hieß Venus. Sie sah auch so aus, ob sie sich sprechen lässt. Wie gesagt, sie ist sehr krank. Na, haben Sie mit ihr gesprochen? Ja. Zufrieden? Ich bewundere Ihre Mutter. Nach allem, was sie durchgemacht hat. Sie ist so... Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Wollen Sie etwas trinken? Danke, nein. Nehmen Sie einen Whisky. Bitte. Wissen Sie, meine Mutter war niemals fähig, jemandem böse zu sein. Sie verzeiht allen. Mir ging es nicht um Verzeihung. Ich suchte eine Erklärung. Und die haben Sie bekommen? Ihre Mutter hat gesagt, dass es für einen Widerstandskämpfer vor allem darauf ankam, sich zu engagieren. Was danach geschah, sie sind so schrecklichem physischen und moralischen Druck ausgesetzt worden, dass auch die Besten nachgaben. Das waren ihre Worte. Die Besten, die Mutigsten. Und doch blieb als Positivum, dass sie sich engagiert hatten. Das wog das Negative auf. Mich überzeugt das. Fein. Ich habe eine hervorragende Mutter und Ihr Vater war auch hervorragend. Wollen wir darauf trinken? Ich fürchte, Sie haben überhaupt nichts begriffen. Sind Sie jemals gefoltert worden? Wie alt sind Sie? Kaum über 20. Und ich bin 39. Die Hälfte meines Lebens habe ich damit verbracht, die Trümmer des letzten Krieges wegzuräumen. Und wahrscheinlich werde ich die zweite Hälfte damit verbringen, die fröhlichen Launen der nächsten Generation zu bezahlen. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Also gut. Mama hat Ihnen nichts erzählt, dann tue ich es. Sie brauchten ihn gar nicht zu foltern. In der ersten Stunde, bevor man ihm auch nur ein einziges Haar krümmte, hat er Ihnen die Adresse der Wohnung gegeben, die der Gruppe als Zentrale diente. Dabei hätte es genügt, 6 Stunden durchzuhalten. Dann wäre nämlich das Alarmsystem ausgelöst worden und seine Freunde hätten sich in Sicherheit bringen können. Aber nein, Ihr Vater wollte nicht Gefahr laufen zu leiden. Sie haben meine Mutter gesehen. In diesem Zustand schleicht sie nun schon 25 Jahre herum. Und sie weiß nur zu gut, wem sie das zu verdanken hat. Ich kenne die Geschichte. 100 Mal hat Mama sie mir erzählt. Und deshalb kann ich nur lachen, wenn ich Sie hier vom Positiven und Negativen reden höre. Wollen Sie nicht Ihren Whisky austrinken? Als Frédéric Vanier sich andern Tags bei Kommissar Chalet anmelden lässt, hat er schon eines der 6 Bücher über die Resistance gelesen, die er am Vorabend gekauft hat. Seltsam. Hinter den Berichten vom Kampf ungezählter Menschen, die er in einer Nacht in sich hineingefressen hat, hinter den gesammelten Aussagen über Größe und Versagen jener vielen, deren Namen ihm in irrlichternder Buntheit durch den Kopf gehen, scheint das Schicksal jenes Maurice Vanier, der sein Vater ist, für Momente zurückzutreten. Und doch ist ihm die Klärung seines Verrats in all den Tagen nie so als sein ureigenes Problem bewusst geworden wie an diesem Vormittag. Ich muss es herausbekommen, denkt er. Wozu sonst alles? Dieser Vanier ist wieder da, Herr Kommissar. Wollen Sie ihn sprechen? Lass ihn herein. Hans Reinkorn! Was gibt's? Wieder ein Auto geklaut? Ich habe mit Soriot und mit Madame Carouche gesprochen. Und ich bin hergekommen, um Ihnen zu sagen, dass Sie ein ganz mieser Kerl sind. Pass auf. Die Beschimpfung eines Kommissars kann dir mehr einbringen als ein Autodiebstahl. Hören Sie doch endlich mit Ihren blöden Autos auf! Sagen Sie mir nur das eine. Warum haben Sie es mir erzählt? Ich weiß es nicht. Ehrlich, ich weiß es nicht. Vielleicht hatte ich das Gefühl, dass dir der Heldenvater nicht recht zu Gesichte steht. Wie konnte es so weit kommen mit ihm? Wie soll ich das wissen? Er war eben feige. Nicht fürs Heldentum begabt. Warum hat er nicht einmal gewartet, bis man ihn foltert? Warum? Warum? Warum? Dich hat man auch nicht gefoltert. Trotzdem hast du deinen Kumpel Etienne hochgehen lassen. Ach, das kann man doch nicht vergleichen. Ich habe geredet, ohne nachzudenken. Mit deinem Vater kann es ebenso gewesen sein. Eine Unbesonnenheit. Es muss eine Erklärung geben. Er kann nicht derart mies gewesen sein. Er hat doch nachher bewiesen, dass er nicht feige war. Es muss einen Grund geben. Wenn es einen gegeben hat, dann wissen ihn nur Gott und die Gestapo. Glauben Sie, dass man die finden kann, die ihn verhaftet haben? Möglich. Es gibt sogar solche Figuren, die Bücher über das schreiben, was sie damals angerichtet haben. Vielleicht musst du dich bei ein paar pensionierten Gestapo-Leuten zum Tee einladen lassen. Können Sie mir Adressen verschaffen? Das ist doch eine fixe Idee von dir. Glauben Sie, dass ich so bin wie mein Vater? Weiß ich nicht. Helfen Sie mir, ich muss es wissen. Und wenn Sie sich verdrückt haben, die Zeit vergeht. Aber man kann es ja versuchen. Und was gibst du mir? Ich habe kein Geld. Idiot. Eine kleine Information von Zeit zu Zeit. Über Etienne? Von nein. Etienne hat gestanden. Du kennst die Universität. Da passieren so manche Sachen. Der Mai, 68. Das Feuer glimmt noch unter der Asche. Sie sind wirklich ein schönes Stück Dreck. Du kannst mich nicht beleidigen. Du hast mir selbst gesagt, du bist nur Zuschauer. Du bist unpolitisch. Überleg es dir. Und ich überlege es mir auch. Am nächsten Tag gibt ihm Chalet die Adresse von Richter, Stuttgart, am Krähenwald. Wenn du es nicht überhaupt lassen willst, dann fahr zu dem, sagt er. Keine Anspielung auf das gestrige Gespräch, keine Fragen. 3 Tage später bricht er auf. Paar Anhalter, denn seine kleine Barschaft reicht kaum für Brot und Wurst. Solange er in Frankreich ist, kommt er gut voran, dann wird es schwieriger, auch mit der Verständigung. Immerhin Paris, Stuttgart in 4 Tagen und 29 Wagen. Nach Straßburg kommt er im Auto einer Norwegerin, die ihn... Schade, dass er keine Zeit hat. Die letzten 7 Kilometer von Stuttgart bis zu Richters Villa geht er zu Fuß. Richters Villa. Ein flacher Bau aus Glas und Beton, der ebenso gut in Kalifornien oder an der Côte d'Azur stehen könnte, liegt wie verlassen in der Nachmittagssonne. Auf der Terrasse trifft er 2 Frauen, Richters Frau und seine Tochter, die ihn aufnehmen wie einen fremden, aber possierlichen Vogel. Wissen Sie nicht, wie man Martini on the Rocks zubereitet? Ich bin sonst für schärfere Sachen. Jetzt sind Sie bei 2 Damen zu Gast. Da müssen Sie unsere milden Gaumen respektieren. Ich werde es Ihnen zeigen. Und Sie sind wirklich kein Geschäftsfreund meines Mannes? Aber Mama... Woher kennen Sie ihn eigentlich? Ich kenne ihn nicht. Ich habe nur von ihm gehört. Ist er nett? Oh ja. Ich denke, in 2 Stunden wird er zurück sein. Schmeckt der Martini? Doch schon. Das Telefon. Bitte lass mich. Aber dann darf ich 2-mal, Mama. Vergiss das nicht. Wie im Paradies. Schön, aber langweilig. Das Telefon ist unsere einzige Abwechslung. Und jetzt Sie. Bitte bemühen Sie sich nicht. Ich kann mir ja die Zeit vertreiben, bis Ihr Vater... Falsch. Sie sollen mir die Zeit... Ich habe für Sie eine traurige und für uns eine freudige Nachricht. Mein Mann kommt erst morgen früh zurück. Er heißt Sie aber willkommen und lädt Sie herzlich ein, für diese Nacht in unserem Gästezimmer zu übernachten. Ist Ihr Gepäck im Wagen? Ich bin per Stopp gekommen. Meine Tasche habe ich vorn bei der Hecke abgestellt. Per Stopp? Was ist denn das? Das Zimmer ist wie alles andere. Einfach und luxuriös. Es lohnt sich, den Krieg zu verlieren. Er denkt an Suriot, der ölbeschmiert in Autos rumwühlt. Als er nach dem Duschen zum Abendbrot hinübergeht, findet er den Tisch gedeckt wie zu einem Fest. Kerzen sind aufgestellt. Aus unsichtbar aufgestellten Lautsprechern tönt Musik. Später muss er erzählen, vor allem über den Mai. Mit gieriger Aufmerksamkeit verfolgt Grete die Schilderungen all der Unmenschlichkeiten, die er mit angesehen hat. Als er in seinem Bett liegt, kommt sie zu ihm. Katzenhaft und selbstverständlich. Sie ist gut. Wo hat sie das gelernt, denkt er. Als sie ihn wieder allein gelassen hat, ist ihm, als habe er jetzt in dieser Stunde seinen Vater verraten. An Richter verraten. Und dann löst sich die unerträgliche Spannung der letzten Wochen. Den Kopf in das Kissen vergraben, heult er. Heult, dass es ihn schüttelt wie nie zuvor. Bis er irgendwann einschläft, ohne die Schwelle zwischen Wachsein und Schlaf zu merken. Das ist unser Gastpapa. Vanier. Frédéric Vanier. Sehr erfreut. Bitte nehmen Sie Platz. Sie frühstücken doch mit uns. Wenn Sie erlauben, ich habe jetzt keinen Hunger. Aber lieber Freund, in Ihrem Alter? Na, wie Sie wollen. Hat es Ihnen meine Tochter schon gesagt? Wir sind immer sehr froh, junge Franzosen bei uns zu haben. Übrigens, wer hat Sie zu mir empfohlen? Ich bin der Sohn von Maurice Vanier. Vanier? Aha. Von der Sofreco? Vanier vom Widerstandsnetz Mars. Gib mir mal das Salz, Grete. Ja, bitte, Papa. Danke. Das Netz Mars. Mhm. Ich ahne noch nicht, was Sie damit sagen wollen. 17 Erschossene, 12 Tote im Konzentrationslager? Ja, dieser schreckliche Krieg. Spuren bis in unsere Tage. Es tut mir aufrichtig leid um Ihren Vater, aber Sie sehen jünger aus. Man würde Ihnen kaum 20 geben. Mein Vater konnte damals entkommen. Er starb erst 4 Jahre später an einer Verwundung. Ah, dann verstehe ich. Ist noch Kaffee da? Gewiss doch, Papa. Halb genügt, danke. Sie sind sicher, dass ich mit Ihrem Vater zu tun hatte? Ganz sicher. Lassen Sie mich nachdenken. Maurice Vanier. Die Gestapo hat ihn im Februar 1944 gefangen genommen. Die Gestapo? Es gibt Unterlagen, Dokumente, dass Sie... Erlauben Sie, mein Herr. Ich hatte die Ehre, der Abwehr anzugehören. Dem Aufklärungsdienst der Wehrmacht. Wir waren deutsche Offiziere. Und ich bitte doch sehr darum, dass man uns mit solchen Kanaillen, die Himmler dienten, und unseren Chef, Admiral Canaris, aufhängten, nicht in einen Topf wirft. Ich verstehe nicht, wie Sie sich mit einem Mann zum Breakfast setzen konnten, den Sie für einen Gestapo-Angehörigen hielten. Ich wusste nicht, dass es da solche Unterschiede gab. Und ob es die gab. Na schön, Sie können das nicht wissen. Schuld daran trifft vor allem die Schule. Ihr Vater ist also von der Gestapo verhaftet worden? Gestapo oder nicht, er wurde von Ihnen verhaftet. Von Ihnen in Person, Herr Richter. Du kannst abräumen, Grete. Ja, Papa. Vanier, ich habe so viel erlebt, so viele Gesichter gesehen. Können Sie mir keinen Anhaltspunkt nennen? Sie hatten alle Namen von Sternen. Der Chef des Netzes hieß Sonne. Mein Vater Mond. Ich glaube, jetzt weiß ich. Ein gutes Netz. Aber eines Tages ging uns jemand in die Falle, der es uns möglich machte, die ganze Organisation mit einem Male auffliegen zu lassen. Das war mein Vater. Ich möchte wissen, warum er gesprochen hat. Ja, wir waren Offiziere. Ich weiß. Man hat ihn nicht gefoltert. Warten Sie. Langsam kommt die Erinnerung wieder. Das war im Januar oder Februar 1944. Eine schlechte Zeit, man wusste nicht mehr, wo einem der Kopf stand. Nein, jetzt weiß ich es genau. Ich habe Ihren Vater nicht verhaftet. Das war Rudi. Ein Kollege von Ihnen? Ach Gott, nein, er war nicht einmal Deutscher. Sein richtiger Name war, Durand. Ja, Durand. Ein Kollaborateur? Ich will ganz offen zu Ihnen sein. Wir haben diese Leute benutzt. Aber was sollten wir machen? Die Ostfront nahm unsere eigenen Leute in Anspruch und die Arbeit musste getan werden. Es sind da Dinge vorgekommen, die nicht schön waren. Ich gebe das zu. Sie haben seine Adresse. Aber ich bitte Sie, das ist jetzt 25 Jahre her. Ich weiß gar nicht, ob dieser Rudi noch lebt. Sie haben gesagt, er ist kein Deutscher. Geben Sie mir die Adresse und Sie sind mich los. Ich habe sie nicht. Fahren Sie nach Hause. Große Worte waren nie meine Sache, aber lassen Sie sich eines sagen. In diesem Vierteljahrhundert ist zwischen unseren Völkern so viel gewachsen, dass ein wenig Vergessen kein unangemessener Preis dafür ist. Ihr Vater, könnten wir ihn fragen, würde mir gewiss beistimmen. Frédéric Vanier sieht sich entlassen. In Ehren sozusagen und mit so viel väterlichem Wohlwollen, dass die erneute Frage nach Rudis Anschrift eine Taktlosigkeit gegenüber dem Gastgeber gewesen wäre. Eine vergebliche Reise. Schlimmer als das aber, denkt Vanier, ist die ehrliche Entrüstung, mit der Richter sich gegen die Gestapo abgegrenzt hat. Das subjektive Rechtsempfinden des Angeklagten, eine der unbrauchbaren Formeln, die den Bodensatz seiner Studienweisheit bilden. Himmler war ein Mörder, doch die anderen? Er nimmt seine Tasche, geht durch den Garten, der wie unbelebt in der Sonne liegt, und öffnet das Gartentor. Da steht ein helles Cabriolet, Grete öffnet ihm die Tür. Komm, sagt sie und zieht ihn neben sich auf den Sitz. Warum machen Sie das? Warum nicht? 7 Kilometer. Davon ist schon der Bahnhof. Ich will nicht zum Bahnhof. Hier, nimm das und kauf dir eine Fahrkarte nach Hamburg. Horstenstieg 11. Touristenbüro Alsterglück. Dort findest du Rudi oder Paul Durand. Warum machen Sie das? Weißt du es wirklich nicht? Weil du so nett zu mir warst. Steig aus, hier ist Halteverbot. Hamburg empfängt ihn mit nassem Nebel und der Horstenstieg ist eine schmuddelige Straße in Hafennähe, deren trostlose Häuserfassaden sich hinter riesigen Leuchtreklamen verstecken. Im Alsterglück sitzt eine ältliche Frau, die ihm vergeblich eine Karte für den Nachtausflug Hamburg Sexy aufzuschwatzen sucht. Rudi? Ach, Sie meinen Paul? Nein, der kommt erst abends um 10. Übrigens begleitet er den Nachtausflug, wollen der Herr nicht, doch? Rudi kommt in einem nagelneuen Bus. Schwierig, sein Alter zu schätzen. Wenige weißblonde Haare, der Mund ohne Lippen. Vielleicht 55 Jahre. Aber der lebhafte Gang eines jungen Mannes. Darf ich die Herrschaften bitten, im Wagen Platz zu nehmen? Guten Abend. Sind Sie Herr Rudi? Ja? Ich komme von Karl Richter. Ich bin der Sohn von Maurice Vanier. Und würde mich mit Ihnen gern über den Mann unterhalten, der mein Vater war. Maurice Vanier? Paris 44? Ja, von der Organisation Mars. Was für eine Überraschung, wenn mir das einer gesagt hätte. Ich sehe, Sie sind heute Abend beschäftigt. Vielleicht können wir morgen... Aber nein, nein, nein, mein Kleiner, ich bleibe bei Ihnen. Ich halte Sie fest. Der Sohn von Vanier. Das einzige Problem ist Ihr Aufzug. Sie haben keine Jacke, keine Krawatte? Hier, nehmen Sie das. Wir hatten da vor 2 Wochen einen Mexikaner, der hat auf seine Jacke gekotzt. Nein, nein, nein, es ist alles gereinigt. Na? Oh, sitzt ausgezeichnet, bitte. Fertig für Hamburg Sexy. Heute haben wir einen ganzen Trupp Spanier, die sind einfach zu handhaben. Ein Weiberschenkel und sie verfallen in Trance. Haben Sie 4 Weiber was übrig? Dann kann ich Ihnen famosen Namen versprechen. Ihr Vater ist tot? Er ist an seinen Kriegsverletzungen gestorben. Ah, das ist wirklich traurig. Und Ihre Mutter, lebt sie noch? Wieso? Haben Sie auch meine Mutter gekannt? Nein, nein, ganz und gar nicht. Meine Mutter ist seit 5 Jahren tot. Aha, sehr gut. Sie sind also vollweise. Ich darf Ihnen mein Mitgefühl aussprechen. Meine Herrschaften, wir nähern uns dem Ziel unserer Wünsche. Bitte halten Sie für den Eingang die gelben Talonkarten bereit. Kommen Sie hierher, hier werden wir Ruhe haben. 14 Kunden pro Abend. Noch vor einem Jahr hatte ich 50. Wir werden langsam von Kopenhagen aufgefressen. Naja, die zeigen auch mehr. Herr Rudi, ich bin nach Hamburg gekommen, um mit Ihnen über meinen Vater zu sprechen. Nennen Sie mich nicht Rudi. Hier bin ich Paul Müller. Rudi war mein Name im Krieg. Rudi von Merode. Eigentlich heiße ich Durand. Ober! Die Herren wünschen. 2 Whisky-Soda und für mich ein Glas Wasser extra. Sehr wohl. Ich habe einen Magen, den ich meinem schlimmsten Feind nicht wünsche. Ja. Was wollen Sie über Ihren Vater wissen? Ihre Mutter muss Ihnen doch alles erzählt haben. Sie hat mir nichts gesagt. Ich habe rein zufällig erfahren, dass er in der Resistance war. was ich nicht verstehe. Warum hat er geredet? Die Frage ist schlecht gestellt. Wenn er nicht geredet hätte, würde ich sie verstehen. Aber Sie reden alle, mein Kleiner. Wenn man die entsprechenden Mittel anwendet. Ach, da ist viel übertrieben worden. Nehmen Sie mich zum Beispiel. Richter hat Ihnen sicher gesagt, dass ich nie brutal war. Er hat mir das Gegenteil gesagt. Wunderbar, seine Gentleman-Nummer. Ich, deutscher Offizier, nicht anfassen einziges Haar von dich. Aber wenn du böse, dann ich dich wieder an Gestapo geben. Verstehen Sie den Trick? Ja. Gut, manchmal bin ich etwas hart rangegangen. Aber das war selten nötig. Eines Tages hatte ich auf dem Boulevard Saint-Germain einen Satz chirurgischer Instrumente entdeckt. Fürchterliche Dinger, blitzend, scharf. Wenn ich die aus der Schreibtischlade nahm und mit trauriger Stimme fragte, du wirst mich doch nicht zwingen, all das zu benutzen. Das genügte. Glauben Sie mir, das genügte vollauf. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie meinen Vater zum Sprechen gebracht, indem Sie ihm Ihre Kücheneinrichtung zeigten. Mein Guter, er war intelligent genug, auch ohne das auszupacken. Heroismus. Die Marseillaise in der Badewanne gebrüllt. Sehen Sie doch mal zur Bühne und denken Sie an all die braven Soldaten, die in Stalingrad oder in der Normandie gefallen sind, damit Ihre Enkelin heute für 25 Mark pro Abend Ausländern den nackten Hintern präsentieren. Heroismus. Das ist doch was für Idioten. Eine Frage. 30.000 Pfund. Wie viel Franc sind das? Sicher ein ganzer Haufen. Hör mal, du bist ein vernünftiger Junge. Ich will das Risiko eingehen, dir die ganze Geschichte zu erzählen. Aber erst muss ich unsere Don Escamillos in die Haie bringen. Luxuriös ist es ja nicht, aber wir sind ungestört. Willst du was trinken? Nein, fangen Sie an. Gut. Das war im Februar 1944. Eines Tages erfuhren wir, dass ein gewisser Bob aus London kommen, über Frankreich mit dem Fallschirm abspringen und die Leitung eines Sabotagenetzes übernehmen sollte. Außerdem sollte er 30.000 Pfund an die Organisation Mars überbringen. Du kannst dir denken, dass ich die Ohren gespitzt habe. 30.000. Das wäre der große Coup. Ich könnte untertauchen und die kommenden Ereignisse inkognito in der stillen Ecke abwarten. Aber der Haken war, dass wir nicht wussten, wo Bob landen würde und wo er das Geld übergeben sollte. Wir mussten also die Organisation Mars ausfindig machen, ein Puzzlespiel. Am 18. morgens nennt man mir Mond, das war dein Vater. Ich habe schnell herausgefunden, dass er mittags ein Treffen in der Coupole Montparnasse hat und baue mit meinen Leuten eine Mausefalle. Ja, wir waren wohl etwas zu auffällig. Mond kommt rein, erkennt meine Leute, holt sich eine Telefonmarke und verschwindet in der Kabine. Er spricht ganz kurz, höchstens 6-7 Sekunden, und dann geht er zum Ausgang zurück. Was soll ich machen? Natürlich verhafte ich ihn am Ausgang, aber Bob war futsch. Da kennst du die Coupole? Ja, wie eine Bahnhofshalle. Wenn du die ausnehmen willst, da brauchst du eine Kompanie. Kapierst du bisher? Etwas. Aber was soll das alles? Nein, Geduld, Geduld. Dein Vater wusste, dass Bob in der Coupole saß. Er hat einen Kumpel angerufen und der hat Bob gewarnt. Und es hat ihm nicht geholfen. Er ist bei einer Routine-Mission-Kontrolle am Gardinor hochgegangen und hat Ciancali geschluckt. Sorry. Aber dann... Nee, eben nicht. Viel Penunsa hat er nicht bei sich. Und da wir jeden kontrolliert haben, der aus der Coupole mit einem Paket oder einer Tasche verschwinden wollte, weiß ich, er hat das Geld an einem sicheren Ort versteckt und dem Mann, der ihm die Warnung überbracht hat, die Stelle vermutlich genannt. Ich verstehe Sie nicht. Finde du den Kerl und dann geben wir gemeinsam ran, das goldene Kalb zu melken, halbe halbe. Wenn einer das Geld genommen hat, dann hat er es doch längst ausgegeben. 30.000, damit gewisse Stellen aufmerksam werden und einmal nachfragen, woher einer so viel Moos hat, so blöd ist er nicht. Das Geld ist noch da und ich habe schon meine Vermutung. Und warum sollte er es gerade uns zurückgeben? Er hat's geklaut, mein Kleiner. Das sieht nicht gut aus und das wird er schnell begreifen. Und hier kommst du ins Spiel. Man muss genau rauskriegen, wer es ist. Und für mich hat das seine Schwierigkeiten. Aber du? Du bist der Sohn von Mond. Dich kann man nicht vor die Tür setzen. Und Sie sind sicher, dass der Kerl zahlen wird? Finde du ihn, um den Rest mach dir keine Sorgen. Bon. Boulevard du Montparnasse, 31. Juli, 11 Uhr abends. Ein paar bärtige Jugendliche malen Porträts auf das Pflaster, die entweder Che oder Christus darstellen sollen oder beide. Die übliche Autokette, ein buntes Gemisch aus Mini- und Maxi-Kleidern auf der Terrasse der Coupole. Frédéric Vanier tritt in das Lokal, durchquert es und geht geradenwegs zu den Telefonzellen. Er trägt noch immer die ausgewaschenen Jeans und ein offenes Hemd mit aufdringlichem Muster, aber sein Gesicht hat sich auf schwer bestimmbare Weise verändert. Vielleicht sind die Konturen härter geworden, die Nachgiebigkeit ist aus den Zügen verschwunden. In einer Ecke sieht er Rudi sitzen und bedeutet ihm mit einem Kopfschütteln noch zu warten. Er kauft eine Telefonmarke, spricht kurz, es ist wie ein Ritual, und geht dann hinaus auf die Terrasse, wo Kommissar Chalet an einem versteckten Tisch auf ihn wartet. Ist gelaufen, noch ein paar Sekunden Geduld. Was für ein alberner Zirkus. Und warum muss ausgerechnet ich dabei sein? Passen Sie auf! Jetzt! Die Telefonistin ist plötzlich auf die Terrasse getreten. Telefon, ruft sie in das Stimmengewirr und hält dabei eine kleine Tafel in die Höhe, auf der mit Kreide steht Rudi von Merode. In diesem Augenblick verlässt Rudi das Lokal. In sichtlicher Hast durchquert er die Terrasse. Rudi, ruft Vanier, springt auf und zieht den kaum Widerstrebenden an den Tisch. Sind Sie verrückt geworden oder was ist los? Ich stelle Ihnen Kommissar Chalet vor. Kommissar, das ist Durand, alias Paul Müller, alias Rudi von Merode. Erkennen Sie ihn wieder? Nie gesehen, den Vogel. Er arbeitete 1944 unter dem Pseudonym Rudi von Merode für die Gestapo. Ein Nazispitze. Ein Kollaborateur. Du bringst mir ein schönes Geschenk angeschleppt und das am Tag, bevor ich in Urlaub fahre. Aber nun erkläre mir das Ganze bitte ein bisschen. Als mir Rudi die Sache von den 30.000 erzählte, habe ich zuerst an Poirier gedacht. Aber der hat den Laden geerbt. Alle anderen sind arme Schweine. Niemand lebt über seine Verhältnisse. Ja, und da habe ich angefangen nachzudenken. Versetzen Sie sich bitte an die Stelle meines Vaters. Er kommt in die Coupole, er sieht Bob. Und er sieht Rudis Leute. Warum soll er eigentlich glauben, dass sie ihn suchen? Er weiß nicht, dass ihn am Morgen einer denunziert hat. Vielleicht suchen sie Bob. Oder sie haben ihn bereits und lassen ihn als Köder hier sitzen. Da hat es keinen Sinn, noch einen Genossen in den Rachen des Wolfs zu schicken. Er muss Bob wissen lassen, dass der Kontakt unmöglich ist und dass er den heißen Boden hier so schnell wie möglich verlassen soll. Aber wie? Ich habe 2 Wochen nach der Lösung gesucht. Mein Vater hat sie in 10 Sekunden gefunden. Die Coupole ist das einzige Restaurant, das ich kenne, in dem die am Telefon verlangten Gäste nicht aufgerufen, sondern durch eine Tafel benachrichtigt werden. Mein Vater hat das gleiche gemacht wie ich eben. Er hat die Nummer der Coupole gewählt und gebeten, Herrn Bob aufzurufen. Bob hat ihn verstanden. Er hat genauso reagiert wie Rudi. Rudis Leute haben das nicht einmal bemerkt. So hat mein Vater Bob gerettet. Nun, was ändert das? Bob hat's nichts geholfen, denn er hat sie auf dem Bahnhof abnehmen lassen. Halt die Fresse! Herr Kommissar, kann ich Sie einen Augenblick alleine sprechen? Wir werden uns sprechen. Kommen Sie mit. Und du, mein Junge, bist um 3 Uhr in meinem Büro. Sie gehen in Richtung Dom und pünktliches Vanier bei Kommissar Chalet. Was wird mit ihm geschehen? Haben Sie ihn fortbringen lassen? Ich habe ihn laufen lassen. Wollen Sie sagen, er ist frei? Nur reg dich nicht auf. Er wäre der Form halber zum Tode verurteilt worden. Dann begnadigt zur lebenslänglichen Zwangsarbeit, Verkürzung der Strafe wegen guter Führung und im Verlauf von 5 Jahren wäre er wieder frei gewesen. Das alles hätte nur die Steuerzahler belastet. Ich scheiße auf deine Steuerzahler. Ich werde euch bei den Journalisten anschwärzen. Spiel hier nicht den Idiot, ne? Dein Rudi ist uns nützlich. Er arbeitet für uns als Informant. Na der? Der führt Touristen durch dreckige Hamburger Striptease-Bars. Genau. Das ist einer, der in der Scheiße wühlt und manchmal eine interessante Sache findet. Ne? Es ist nicht meine Sache, die Ehre des französischen Geheimdienstes zu beschützen. Nein, aber die Ehre deines Vaters. Wenn es zum Prozess käme, würde dort die ganze Affäre Mars aufgerollt. Ich habe herausbekommen, warum mein Vater das Netz Mars verraten hat. Er hatte ein Recht dazu. Ah, wirklich? Erklär mir das. Er wollte diesem Bob einen Vorsprung verschaffen. Der war immerhin ein wichtiger Mann. Das ist wie beim Schach. Wenn man die Bauern opfert, um den König zu schützen. Danke für den Hinweis. 17 Mann zum Teufel schicken, um einen zu retten, der vielleicht nicht einmal in Gefahr war. Meinst du, wir sind hier im Kino, hä? Ich habe eine Geschichte gelesen. Wunderbar. Weißt du was? Ich nehme Rudi fest. Der Prozess kommt und du erzählst den Richtern deine Geschichte, damit sie sich auch einmal amüsieren können, ne? Ich kann sie nicht mehr sehen. Nun mach dir nichts draus. Du bist mir heute schon viel sympathischer. Eigentlich tut es gar nicht so sehr weh. Er hat viel dazugelernt. Vor einem Jahr, man müsste eine Armee sein. Allein, das sind nur Nadelstiche. Die bleiben im Speck stecken, wenn sie nicht vorher eine Hornhaut zerbrechen. Wie viel Schmutz. Gut, dass man das einmal erlebt hat. Na bravo, mein Kleiner. Da haben Sie mir einen hübschen kleinen Schrecken eingejagt. Wenn da nicht meine zufällige Zusammenarbeit mit gewissen Herren gewesen wäre, hätten Sie es geschafft. Was wollen Sie noch hier? Das wissen Sie doch genau. Ich werde zu verhindern wissen, dass Sie 30.000 Pfund alleine kassieren. Sie denken immer noch daran? Na, mehr denn je. Ich glaube nun, dass Bob nicht riskieren wollte, das Zeug mit sich rumzutragen. Vielleicht hat er es an der Landestelle vergraben. Und Sie wollen ausziehen, um mit dem Spaten nach verschimmeltem Papier zu graben? Es gibt doch in London Archive. Dort muss man den genauen Punkt wissen, an dem Bob sich in der Nacht vom 17. zum 18. Februar hat absetzen lassen. Hören Sie, ich gehe jetzt nach Hause. Wenn Sie wollen, kommen Sie mit. Dort sprechen wir weiter. Ja, angenommen. Sie haben ihn bestimmt blind abgesetzt, ohne Empfangskomitee. 1944 hatten wir die Resistance so gut durchsetzt, dass sie Blindsprünge vorzogen. Das logische Delirium eines Verrückten, denkt Vanier. Er schließt die Tür auf und lässt Rudi eintreten. Durch den engen Flur gehen sie in das Wohnzimmer. Der Tisch und vier Stühle, altmodisch in der Zimmermitte. Der Gummibaum, daneben der Nussbaumschrank, auf dem das Bild seines Vaters steht. Auf der Anrichte, viel kleiner, ein Bild seines Bruders Charles, der 1949 an Gelbsucht gestorben ist. Alles abgenutzt und stumpf geworden, gleichgültig für die Sinne. Als er die Tür schließt, kommt seine Mutter aus der Küche herein. Rudi macht einen Sprung, so brüsk, dass er ihn beinahe umgerissen hätte. Sie haben mir doch gesagt, sie ist tot. Vanier hat sich nie gefragt, ob seine Mutter einmal schön war, ehe ihr das Leben eine Maske aufpresste. Jetzt, da sie auf Rudi zugeht, die Arme voll Seifenschaum, den Kopf hoch erhoben, ist sie schön. Und beeindruckend durch den Hass, der aus ihr spricht. Der ist damals am 18. Februar gekommen, um deinen Vater zu holen. Hat er dich geschlagen? Er hat mich nicht angefasst. Er hat seinen Revolver herausgezogen und ihn an die Stirn deines Bruders Charles gehalten, der noch in seinem Bettchen lag. Ich kannte alle Verabredungen deines Vaters. Er durfte sie nicht aufschreiben und war oft so müde, dass er sie sich nicht merken konnte. Dein Vater hatte mich schwören lassen, selbst unter der Folter zu schweigen. Aber wir hatten nicht an Charles gedacht. Ich habe ihm gesagt, dass er in der Kupol frühstücken wollte. Wir haben niemals wieder darüber gesprochen. Aber ich weiß, er hat reden müssen, weil ich geredet habe. Und er hat sich töten lassen, damit er sich nicht meiner und seiner schämen musste. Das Beeindruckendste ist ihre Ruhe. Diese kontrollierte, klare Stimme. Sie tritt auf Rudi zu, hebt die Hände, und wie man es mit einem alten Lappen tut, zerreißt sie seine Haut mit 10 tiefen Rissen. Sind Sie wahnsinnig? Er hat nicht gesprochen. Er hat einen Fehler gemacht. Am Abend vor seiner Verhaftung, da hat er die Miete für die Wohnung bezahlt, die der Organisation als Zentrale diente. Der hat die Quittung in die Tasche gesteckt, anstatt sie zu vernichten. Sie verstehen, er war am Ende seiner Kraft. Ich habe den Zettel gefunden, als ich ihn in der Rue Martin durchsuchte. Sie lügen! Mein Vater hätte sich nicht im Elsass töten lassen wegen einer Nachlässigkeit. Aber er hat's ja niemals erfahren. Für uns war es doch viel besser, die Marsleute glauben zu lassen, sie seien verraten worden. Das demoralisierte sie. Er hat im Gefängnis Zeit gehabt, sich an die Quittung zu erinnern. Ja, er war am Ende. Er schlief ja sogar bei den Verhören ein. Warum haben Sie mich in Hamburg noch belogen? Warum? Mit einem Heldenvater wären Sie kaum bereit gewesen, die 30.000 Pfund zu finden. Das war einfacher, wenn Sie sich für den Sohn eines Verräters hielten. Einen Augenblick lang sehen sich die drei Menschen an. Dann sagt die Mutter mit der gleichen ruhigen Stimme wie zuvor: Hau ab! Als Rudi an ihm vorbeigeht, gibt ihm Vanier einen Tritt, der ihn auf die Treppe befördert. Dann nimmt er das Bild des Vaters vom Schrank und legt es zusammen mit den Auszeichnungen nach hinten in die Kommode. Als er im Spiegel das Gesicht seiner Mutter sieht, weiß er, dass sie ihm zustimmt. Noch ist keine Freude in ihm, nicht einmal Erleichterung. Jetzt muss er ein Stück gehen. Er muss laufen. In ihm ist etwas in Bewegung gekommen, das nicht mehr anhalten kann. Wir brachten ein Schluchzen ohne Ende. Hörspiel nach der Erzählung Les Sanglots Longs von Gilles Perrault. Funkbearbeitung Peter Gugisch, Dramaturgie Ruth Hildebrandt. Die Personen und ihre Darsteller: Frédéric Vanier, Peter Reusse, Inspektor Loret, Hans-Joachim Hanisch, Kommissar Chalet, Wolf Kaiser. Mutter Vanier, Ursula Braun, Suriot, Hans Teuscher, Sohn der Venus, Hans-Peter Minetti. Richter, Wolfgang Grese, Grete Richter, seine Tochter, Helga Sasse, Martha Richter, seine Frau, Ruth Glöss, Rudi, Wilfried Ortmann. Der Erzähler war Dieter Mann. Ton, Rosemarie Schumann. Schnitt, Gerda Breitkreuz. Regieassistenz, Steffi Miermeister. Regie, Wolfgang Schonendorf.